طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الله سيز على بامس رهاتكن، الله سيز من هاي البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى hat diesen Propheten geschickt zu den Menschen als Vorbotschaft und als Warner. Derjenige, der diesen Gesandten صلى الله عليه وسلم folgt, der wird recht geleitet sein. Und derjenige, der ihm zuwiderhandelt, er fügt sich selbst nur Schaden zu und fügt Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt keinen Schaden zu. Dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde entsandt von Allah subhanahu wa ta'ala kurz bevor der Tag der Auferstehung stattfinden wird. Und liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der Verkünder froher Botschaften war und ist, hat uns mitgeteilt und gesagt: Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Die Besten unter euch sind diejenigen, die den Koran lernen und lehren. Lernen und lehren. Das heißt, lehren, egal welche Art, sei es, egal welche Art von Koranwissenschaft, sei es der Tajweed oder die Qiraat oder At-Tafsir oder Ilm al-Nasikh al-Mansukh oder den Fiqh verstehen aus den Versen des Koran oder anderes, all dies, oder Sira aus dem Koran oder alles andere oder die Sprache des Koran. All das gehört zum Lehren des Koran und des Verstehens und Lernens. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denjenigen macht, die den Koran lernen und ihn lehren, sodass wir zu den besten Menschen gehören. Das ist das Zeugnis unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als Erinnerung, die Verse, die wir heute behandeln wollen, sind die Verse 246 bis 200. Entschuldigung, die 249 bis 252. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich lese die deutsche Übersetzung vor: Und als nun Talut mit den Herrscharen aufgebrochen war, sagte er: Allah wird euch mit einem Fluss prüfen. Wer davon trinkt, gehört nicht zu mir. Und wer nicht davon kostet, der gehört zu mir. Außer demjenigen, der nur eine Handvoll schöpft. Da tranken sie davon, bis auf wenige von ihnen. Und als er ihn überschritten hatte, er und diejenigen mit ihm, die glaubten, sagten sie: Wir haben heute keine Kraft gegen Jalut und seine Herrscharen. Diejenigen aber, die glaubten, dass sie Allah begegnen werden oder würden, sagten: Wie so manch eine geringe Schar hat doch mit Allahs Erlaubnis eine große Schar besiegt. Allah ist mit den Standhaften. Und als sie gegen Jalut und seine Herrscharen auf dem Plan erschienen, sagten sie: Unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit, festige unsere Füße und verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Und so schlugen sie mit Allahs Erlaubnis. Und Dawud tötete Jalut. Und Allah gab ihm die Herrschaft und die Weisheit und lehrte ihn von dem, was er wollte. Und wenn nicht Allah die einen Menschen durch die anderen zurückweisen würde, geriete die Erde wahrlich ins Verderben. Aber Allah ist voll Huld gegen die Weltenbewohner. Dies sind Allahs Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und du bist wahrlich einer der Gesandten. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Und als Erinnerung für diejenigen, die da waren, und als neue Kunde für diejenigen, die es nicht wissen und nicht da waren, erklären wir noch einmal zusammenfassend, was wir im letzten Mal an Versen besprochen haben. Und zwar, wir haben erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime beginnend mit dem Vers von 243 auf den Dschihad vorbereiten möchte. Denn wir wissen, dass der Dschihad ungesetzlich war, das heißt mit den Waffen, zur Zeit in der ganzen mekkanischen Periode und zu Beginn der medinensischen Periode. Doch dann wollte Allah subhanahu wa ta'ala hat dann irgendwann mal mit Surat al-Hajj, wo er gesagt hat: Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu. Erlaubt ist denjenigen geworden zu kämpfen, denn wie heißt es, diejenigen, die bekämpft werden, erlaubt es ihnen zu kämpfen, denn sie sind ungerecht behandelt worden. Das ist Surat al-Hajj. Dadurch ist die Erlaubnis gekommen. Ansonsten hieß es vorher: Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Das heißt, fa'fu wasfahu, das vergebt und wendet euch ab, hatta ya'ti Allah bi amrih, bis Allah mit seinem Befehl kommt. Und der Befehl ist genau gemeint, der Befehl zum Dschihad. Ja? Und in Surat al-Baqarah waren das die Verse über, dass der Dschihad noch gar nicht gesetzlich war. Das heißt, das Kämpfen, um Unterdrückte zu befreien oder Menschen zu befreien aus dem Unterdrückung und dass man sie zum Beispiel zwingt oder sie ihnen nicht erlaubt, den Islam anzunehmen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Wenn es irgendein Land nicht den Menschen gewährt ist, die Freiheit gegeben ist, den Islam anzunehmen zu dürfen, dann sind die Muslime verpflichtet, diese Menschen zu befreien, in dem Sinne, bis sie den Islam annehmen dürfen. Ja? Dass wenn sie gezwungen werden, den Islam nicht anzunehmen, oder wenn ihnen nicht die Freiheit gegeben wird, den Islam anzunehmen, dann ist ein Grund dafür, warum die Muslime zum Dschihad gehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen ein Gleichnis gegeben. Entschuldigung, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen erzählt von einer Gruppe von den Kindern Israels, die von der Pest geflüchtet sind. Und sie sind geflüchtet von der Pest und trotzdem hat Allah zu ihnen gesagt, während der Flucht waren, Mutu, sterbt. Dann sind sie gestorben. Und Allah subhanahu wa ta'ala wollte uns damit mitteilen, dass man nicht vor dem Tod fliehen kann. Und wir haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wenn jemand also in einer Stadt ist, wo die Pest ausgebrochen ist, dann soll er nicht aus der Stadt rausgehen. Und er sagte, wenn die Pest in einer Stadt ausgebrochen ist, wo ihr nicht dort seid, dann geht nicht dorthin. Ja? Und diese Verse, auf diesen Vers folgt dann die Aussage Allahs, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ und kämpft auf Allahs Weg und wisst, dass Allah allhörend und allwissend ist. Er wollte ihnen sagen, was, wenn ihr sowieso nicht vom Tod flüchten könnt, was hält euch davon ab, zu kämpfen, wenn Allah es euch angeordnet hat, zu kämpfen. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala und wollte ihnen, anspornen, noch mehr auszugeben, denn wenn man Krieg führt, dann muss man auch Waffen kaufen und was weiß ich alles kaufen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt, so vermehrt er es ihm um ein Vielfaches. Und hat die Leute angespornt, zu spenden für eben den Dschihad. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ein warnendes Beispiel gegeben von den Kindern Israels. Und zwar sind einige der Kinder Israels zu einem ihrer Propheten gegangen. Und Allahu a'lam, welcher Prophet das gewesen ist, man sagt, Shamuel oder andere oder einen anderen, spielt auch keine Rolle, denn es geht um den Sinn der Geschichte. Und genau die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Namen nicht erwähnt hat, weist darauf hin, dass es für uns auch nicht entscheidend ist. Sie gingen zu diesen Propheten hin und sagten zu ihm, setze uns einen König ein, damit wir für Allah kämpfen. Denn sie sind nämlich von den Babylonern aus Jerusalem rausgeworfen worden, nachdem sie Freveler geworden sind, hat Allah zugelassen, dass die Babyloner sie aus Jerusalem rausschmeißen, die Kinder Israels. Weil sie sich nicht mehr an die Gesetze Allahs gehalten haben. Und sie sagten dann zu ihrem Propheten, setze für uns einen König ein, damit wir eben im Namen Allahs gegen diese Babyloner wieder kämpfen können und sie und wieder unsere Heimstadt und unser versprochenes Land wieder eintreten können. Und darin haben wir gesagt, ist ein Beweis dafür, dass der Dschihad geführt wird unter einem rechtmäßigen Imam, also ein Führer. Es kann kein Dschihad geführt werden von einzelnen Personen. Es muss alles geordnet sein. Und dann hat Allah uns mitgeteilt im 246. Vers, dass ihnen, als dann der Kampf ihnen angeordnet worden ist, haben sie sich abgewandt, bis auf wenige von ihnen. Also nur wenige haben dann wirklich gekämpft. Denn der Prophet hat zu ihnen gesagt, kann es sein, dass wenn ich euch einen König einsetze und er euch zum Kampf aufruft, es dann vielleicht doch nicht kämpfen werden? Haben sie gesagt, wie soll denn das gehen? Sie haben uns auf unseren Städten und Dörfern rausgeworfen, warum sollen wir dann nicht kämpfen? Und dann, als ihnen das angeordnet wurde, tatsächlich sind die meisten von ihnen vom Kampf zurückgetreten und ungläubig geworden. Das werden wir gleich sehen. Und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala angefangen, uns detailliert zu erklären, was damals passiert ist. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, Allah hat euch hiermit Talut als König geschickt. Sie sagten, wie sollte er die Herrschaft über uns haben, wo wir doch ein größeres Anrecht auf die Herrschaft haben. Also jetzt hat er ihnen endlich einen König eingesetzt, Talut, und trotzdem haben sie es nicht anerkannt. Und sie wollten, dass jemand König ist, der aus einer edlen Familie stammt und der Macht hat und der Wohlstand hat. Das heißt, der reich ist. Und der Prophet antwortete ihnen, sagte ihnen, Allah hat ihn für euch auserwählt. Das heißt, ihr habt gar kein Recht zu reden. Allah hat es bestimmt und ihm ein Übermaß an Wissen und körperlichen Vorzügen gegeben. Und Allah gibt seine Herrschaft, wem er will. Und ihr habt eben nichts zu sagen. Allah ist allumfassend und allwissend. Er weiß, warum er ihm die Herrschaft gegeben hat. Und das war eine Fitne, eine Verführung auch für diese Leute wieder. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, weil sie trotzdem nicht einverstanden waren, sie wollten einen Beweis haben. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass die Bundeslade zu euch kommen wird. In ihr ist innere Ruhe von eurem Herrn und Rest von dem, was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen, getragen von Engeln. Und diese Bundeslade, haben wir gesagt, ist ein Teil der Gesetzestafeln und Stock und andere Dinge von einigen Propheten drin gewesen. Und das haben dann die Engel getragen vom Land der Babyloner, also von also da, wo die Babyloner waren, in Jerusalem bis zu den Kindern Israels, wo sie gewesen sind. Und nachdem sie das natürlich gesehen haben, dass diese Bundeslade getragen wird, also die Engel gesehen haben, ich glaube nicht, dass sie die Engel gesehen haben, aber die Bundeslade haben sie gesehen, wie sie getragen wird vor ihren eigenen Augen, dann haben sie, waren sie einverstanden damit, dass dieser ihr gesetzmäßiger König ist. Und dann geht es in den Versen weiter, und dann hat natürlich Talut ihn angeordnet zu kämpfen. Und als nun Talut mit den Herrscharen aufgebrochen war, das heißt aus der Stadt und aus den Wohnungen rausgegangen ist, sagte er: Allah wird euch mit einem Fluss prüfen. Und es kann sein, dass hier mit der Jordanfluss gemeint ist oder irgendein anderer Fluss zwischen Jordanien und Palästina. Aber ist auch nicht entscheidend, deswegen ist auch nicht erwähnt. Er sagte: Wer davon trinkt, gehört nicht zu mir. Und das war eine Prüfung. Und gemeint ist nicht, dass er jetzt direkt ungläubig ist, nur weil er getrunken hat, sondern er gehört nicht zu den Soldaten, die er mitnehmen möchte im Kampf. Denn er wollte nur die standhaften Menschen haben. Und wenn einige es nicht einmal aushalten, nicht zu trinken für eine Weile, dann war er der Ansicht, dass sie eben dann nicht, schon gar nicht einmal standhalten können, wenn sie dem Feind gegenüberstehen. Denn wenn sie dann während dem Kampf Fahnenflucht begehen, das ist das Schlimmste, was jemand in diesem Moment begehen kann. Er wollte nur die standhaften behalten. Und das heißt, wenn sie nicht einmal dem kleinen Dschihad Widerstand oder aushalten, der kleine Dschihad, eben Dschihad al-Nafs, ja, dann können sie schon gar nicht einmal diesen großen Dschihad aushalten, nämlich dem Feind entgegenzutreten. Und wer nicht davon kostet, sagt der ihre König zu ihnen, und wer nicht davon kostet von diesem Fluss, der gehört zu mir. Außer demjenigen, der nur eine Hand voll schöpft. Und dieses Wort Rurfa, gelesen der Lesart von Ibn Amr und Asim und Hamza und Kisai und Ya'qub und Khalaf, ist gemeint eine Handvoll Wasser. Und wenn es Rarfa gelesen wird in der anderen Lesart, dann bedeutet es einmal davon trinken. Einmal, also der gehört zu mir, außer demjenigen, der nur eine Handvoll trinkt, nach der Rurfa, und nach Rarfa, der außer demjenigen, der nur einmal davon trinkt. So müsste es man dann übersetzen. Dann sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala, da tranken sie davon, bis auf wenige von ihnen. Die meisten haben diese Prüfung nicht bestanden. Und so erkannte er die Ungläubigen. Und warum wissen wir, dass alle anderen ungläubig sind? Das werden wir gleich sehen. Und als er ihn überschritten hatte, er und diejenigen, die mit ihm glaubten, das heißt nur ein Teil sind überschritten, also nicht von allen, die dabei waren, nur diejenigen, die geglaubt haben, sagten sie. Wer sagte? Ein Teil der Gläubigen, die den Fluss überschritten haben, haben gesagt: Wir haben heute keine Kraft gegen Jalut und seine Herrscher. Das heißt, obwohl sie diese eine Prüfung bestanden haben, sagen sie jetzt im Nachhinein: Wir haben heute keine Kraft gegen Jalut und seine Herrscher. Jalut auf Deutsch Goliath. Und die Zahl allerdings ist nicht entscheidend. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Tauba über die Schlacht von Al-Hunayn, dass إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Das heißt, als euch eure Zahl gefiel, was ihr viele wart an dem Tag von Hunayn, فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, aber es hat euch gar nichts gebracht, die Zahl, die ihr gehabt habt. Und wenigen Gläubigen von den gläubigen Menschen sagten: Wir haben heute keine Kraft gegen Goliath und seine Herrscher. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Diejenigen aber, die glaubten, dass sie Allah begegnen würden, sagten: Wieso manch eine geringe Schar hat schon mit Allahs Erlaubnis eine große Schar besiegt. Und auf Arabisch heißt es: Alladhina, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Und yadhunnuna normalerweise bedeutet, sie denken, dass, also sie meinen, dass sie Allah treffen werden. Diejenigen aber, die meinten, dass sie Allah treffen werden, oder die glaubten im Sinne von nicht jetzt Iman, ja, sie glaubten schon daran, dass sie Allah treffen werden, aber sie waren sich nicht ganz sicher. Ja, das bedeutet normalerweise also nun. Allerdings in diesem Fall bedeutet es Gewissheit. In diesem Fall bedeutet Yadhun Gewissheit, Und so kann das Wort in der arabischen Sprache auch verwendet werden. Oder es kann auch bedeuten, sie glaubten daran, dass wenn sie heute sterben, dass sie heute sterben würden. Sie glaubten daran, dass sie heute sterben würden und Allah subhanahu wa ta'ala antreffen werden, eben als Märtyrer antreffen werden. Diejenigen aber, die glaubten, dass sie Allah begegnen würden am jüngsten Tag, also sie glaubten an das Treffen mit Allah am jüngsten Tag, sie glaubten an Allah und den jüngsten Tag, das sind die zwei wichtigsten Glaubenspfeiler, der sechs Glaubenspfeiler, sagten, wie so manch eine geringe Schar hat schon mit Allahs Erlaubnis eine große Schar besiegt, Allah ist mit den Standhaften. Allah ist mit den Standhaften. Und das heißt, Allah ist mit den Standhaften bedeutet, er unterstützt sie und hilft ihnen und verleiht ihnen den Erfolg. Allah unterstützt sie und hilft ihnen und verleiht ihnen den Erfolg. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und als sie gegen Jalut, Goliath und seine Herrscharen auf dem Plan erschienen, auf dem großen freien Feld erschienen, sagten sie, unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit. Und auch unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in der Schlacht von Badr, hat er so lange Dua gemacht, bis sogar sein Gewand von ihm herunterfiel, sallallahu alaihi wasallam. Und das weist darauf hin, dass man erstens die Ursachen in Anspruch nehmen muss, die zu einem Sieg führen, wie das Vorbereiten des Kampfes und so weiter und so fort. Und danach, wenn man das beendet hat und auch schon vorher, betet man dann zu Allah subhanahu wa ta'ala, denn der letztendliche Sieg, وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, denn der Sieg kommt nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagte, unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit, also stärke unsere Herzen, festige unsere Füße im Kampf, damit wir keine Fahnenflucht begehen, nicht flüchten, und verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Und durch diesen Vers wissen wir, dass Goliath und seine Herrscher ungläubige Menschen waren. Goliath und seine Leute waren also Kuffar. Das war aufgrund dieses Verses. Und verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass die Muslime erst als Muslime stark sind und gewinnen, wenn sie wirklich Muslime sind und nicht stolz darauf sind, dass sie Araber sind oder sonst irgendetwas, sondern sie müssen stolz darauf sein und Muslime sein. Also Muslime eine Einheit bilden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und so schlugen sie sie mit Allahs Erlaubnis. Also die Herrscharen von Goliath schlugen die Herrscharen die Herrscharen von Talut schlugen die Herrscharen von Goliath. Ja. Weil sie eben das getan haben, was sie konnten, und dann auch zu Allah subhanahu wa ta'ala gebetet haben um Standhaftigkeit. Sie schlugen sie mit Allahs Erlaubnis und Dawud tötete Goliath. David tötete Jalut. Und die Gelehrten sagen, Dawud war zu diesem Zeitpunkt noch kein Prophet. Und er war ein sehr junger Soldat. Und man sagt in einem Duell, aber das sind Israeliyat, das heißt Erzählungen, die von den Kindern Israels überliefert sind, dass er in einem Duell geschlagen hatte, dass Goliath verlangt hatte und dann hat Dawud ihn, mit einer Steinschleuder umgebracht. Und danach kämpften sie mit 314 Mann. Und deswegen sagte Al-Bara ibn Azib radiallahu anhum, حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة. Das heißt, Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu sagte, einige Freunde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die bei der Schlacht von Badr anwesend gewesen waren, haben mir mitgeteilt, dass sie an diesem Tag genauso viele Menschen gewesen waren, genauso viele Muslime gewesen sind, wie die Leute von Talut am Tag, an dem sie den Fluss überquert hatten. Und zwar 310 und ein paar Zerquetschte. Und Al-Bara radiallahu anhu sagte weiterhin, dieser Gefährte sagte, Wallahi ma jawaza ma'ahu an-nahra illa mu'min. Er sagte, bei Allah, nur gläubige Menschen haben mit ihm an jenem Tag den Fluss überquert. Und so wussten wir, dass alle anderen, die zurückgeblieben sind, keine gläubigen Menschen gewesen sind. Und der Hadith ist bei Bukhari, Tirmidhi, Ibn Majah und Ahmad. Na'am. Und Allah sagte, und so schlugen sie sie mit Allahs Erlaubnis und Dawud tötete Jalut. Und Allah gab ihm die Herrschaft und die Weisheit. Die Herrschaft und die Weisheit. Er gab ihm die Herrschaft, das Königreich, nach Talut. Nach Talut eben gestorben war, hat dann Dawud a.s. nicht nur die Herrschaft bekommen, wurde König, sondern auch, nachdem auch Shamuel, der Prophet, gestorben war, bekam Dawud auch noch die Weisheit. Und die Weisheit hier im Tafsir von Ibn Kathir heißt, gemeint ist hier das Prophetentum. Gemeint ist hier das Prophetentum. Und das ist auch ein Beweis dafür, dass ein Königreich an sich im Islam nicht verpönt ist, nichts Falsches ist. Sondern es geht um, was Gesetze sind. Was sind die Gesetze? Es geht darum, dass die islamischen Gesetze gelten in einem islamischen Staat. Und ganz unabhängig davon, ob der da oben Präsident ist oder König oder sonst irgendwas ist. Das ist nicht die Sache. Wichtig ist, dass die islamischen Gesetze durchgeführt werden. Und deswegen wussten wir, dass Dawud a.s. war ein Prophet und König und Herrscher also. Und ebenso sein Sohn Salomo Suleiman war auch König und Herrscher. Und sie waren edle Könige und edle Propheten. Und Allah gab ihm die Herrschaft und die Weisheit. Die Weisheit, das Prophetentum. Und lehrte ihn von dem, was er wollte. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala Dawud a.s. das Eisen weich gemacht. Er konnte das Eisen biegen, wie er wollte. Leicht biegen, wie er wollte. Und so konnte er ganz einfach Kriegskleidung herstellen. Und er verstand auch die Sprache der Vögel. Und auch seinen Sohn. Und er brachte ihm bei, was er wollte, das ist damit gemeint. Er brachte ihm unter anderem bei, wie er die Kriegsrüstung herstellt, weil für ihn das Eisen ganz weich war. Und er konnte die Frage der Vögel verstehen und auch seinen Sohn Ali Salam, also seinen Sohn Suleiman, Salomo. Und wenn Allah sagt im anschließenden Vers, und wenn Allah nicht die einen Menschen durch die anderen zurückweisen würde, geriet die Erde wahrlich ins Verderben. Aber Allah ist voll Huld gegen die Weltenbewohner. Und wenn nicht Allah die einen Menschen, das heißt die Heuchler und die Kuffar, die Heuchler und die Ungläubigen, durch die anderen zurückweisen würde, das heißt das Übel von den Nichtmuslimen und von den Frevlern und von den Heuchlern zurückweisen würde, durch den Kampf, den Dschihad, durch die Mujahideen, dann geriet die Erde wahrlich ins Verderben. Warum? Weil dann dadurch Unglaube und Götzendienst auf der Erde verbreitet wird. Und dann fangen die Leute an, wie vor 1400 Jahren und vielleicht bis heute, an Steine anzubeten oder sogar Datteln oder sonst irgendetwas. Und nur dadurch, dass der Islam da ist, wird so etwas vermieden und die Menschen werden aus der Dunkelheit des Schirk zum Licht des Islam geführt. Aber Allah ist voll Huld gegen die Weltenbewohner und deswegen hat er ihnen den Dschihad gesetzlich gemacht, weil darin Gutes für die Menschen ist. Nicht, weil darin Schlechtes für die Menschen ist. Und Dschihad ist nicht dafür da, dass die Leute zum Islam gezwungen werden. Das nicht, war noch nie der Sinn des Dschihad und wird auch nicht sein. Aber Allah ist voll Huld gegen die Menschen. Und diese Aussage, Wallahu, walakin Allah dhu fadlin ala al-alamin, im Arabischen, dhu fadlin, hat er nicht gesagt, dhu fadlin azim, nicht voller gewaltiger Huld oder sonst etwas, sondern hat es gar nicht erst beschrieben, weil es unbeschreiblich groß ist. Weil Allahs Huld unbeschreiblich groß ist, hat er gesagt, ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, unbestimmt hat er es gelassen. Aber Allah ist voll Huld gegen die Weltenbewohner. Nicht nur gegen die Muslime, sondern gegen alle Weltenbewohner. Sogar gegen die Dschinn. Und Allahs Barmherzigkeit ist grenzenlos. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, im letzten Vers, dies sind Allahs Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und du bist wahrlich einer der Gesandten. Dies sind Allahs Zeichen. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Erzählungen. Das sind nicht Erzählungen, wie dir vorgeworfen wird, o Gesandter Allahs. Dir wird vorgeworfen, du würdest das abschreiben von den Juden und den Christen. Das ist nicht der Fall. Dies sind Allahs Zeichen. Diese Zeichen, diese Geschichten, die wir dir erzählen, der Wahrheit entsprechend. Das heißt, jedes Wort davon ist richtig und auch wichtig für uns, sind Allahs Zeichen, subhanahu wa ta'ala. Kommt von Allah selbst. Und direkt von einem Allwissenden, der mitbekommen hat, was damals geschehen ist, zur Zeit von Dawud und Jalut und Talut und auch was jetzt zur Zeit geschieht und was geschehen wird. Dies sind Allahs Zeichen, die wir dir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und du bist wahrlich einer der Gesandten. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Und warum ist er wahrlich einer der Gesandten? Durch diese Verse, denn sonst wüsste er das alles überhaupt nicht. Die Tatsache, dass er diese Verse, diese Informationen bekommen hat und keiner behaupten konnte, dass und gesagt hat, wir haben es dir mit ihm mitgeteilt, wir haben Muhammad s.a.w. das mitgeteilt, diese Details ist ein Beweis dafür und sie stimmen überein mit dem, was bei den Juden und Christen ist. Und wenn es nicht übereinstimmt, dann ist es so, weil es bei ihnen eben falsch überliefert worden ist. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Prophet Muhammad s.a.w. die Wahrheit gesprochen hat und dass es Offenbarung von Allah ist und dass das Wissen vom Verborgenen ist, das er erhalten hat, also Ghaib, und deswegen ist er ein Gesandter Allahs und ein Rasul ist jemand, der wie ein Nabi auch jemand, beiden wird nämlich Offenbarung eingegeben, Wahi eingegeben, und wir haben mehr als einmal schon erwähnt, inshallah, dass der Unterschied zwischen einem Rasul und einem Nabi ist nach der richtigeren Ansicht nichts anderes, als dass ein Rasul mit einem neuen Gesetz kommt. Ja, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam mit einem neuen Gesetz, mit einem Koran, der vorher nicht da war. Und Musa alaihi salam kam auch mit einem neuen Gesetz. Das ist ein Rasul. Ein Nabi ist jemand, der einfach das weiterführt, was vorher gewesen ist. Was vorher an Gesetzen gewesen ist. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er von Allah sallallahu alaihi bezeichnet wird als ein Rasul, dann war er sowohl ein Rasul als auch ein Nabi. Das heißt, ihm wird offenbart und er hat auch ein neues Gesetz bekommen. Und die Tatsache, dass er ein neues Gesetz bekommen hat, bedeutet, dass es auch, wie heißt es in diesem Fall, einiges abrogiert hat von dem, was vorher da war. Einiges an Gesetze aufgehoben hat, was vorher da war. Und deswegen darf man nur noch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen bis zum Tag der Auferstehung. Und wenn jemand behauptet und sagt, wenn man an Jesus glaubt und an Moses glaubt und Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt, dann reicht es doch vielleicht auch aus, dass man einfach zum Beispiel Jesus folgt, sein Gesetz folgt. Selbst wenn das Gesetz unverfälscht uns überliefert worden wäre, die Tora und das Evangelium, dürfte man trotzdem nicht mehr danach handeln, nachdem der Koran herabgesandt worden ist. Und das ist so, wenn man sagt, ich halte mich noch an das alte Gesetz, das ist genauso, wie wenn man heutzutage im Straßenverkehr, zum Beispiel vor einigen Jahren war es in Deutschland noch erlaubt, dass man rechts bei Rot abbiegt, ja. Und jetzt vor einigen Jahren ist es verboten worden. Ein Rechtsabbieger darf auch nicht mehr bei Rot abbiegen. Ja, man darf nur noch abbiegen, wenn es grün ist oder wenn es eindeutig markiert ist. Und wenn heute ist genauso, jemand, der sagt, ich halte mich an das alte Gesetz von Jesus, ist wie jemand, wenn er sagt, ich halte mich an die alten Gesetze von der Straßenverkehr und mir ist egal, diese neuen Gesetze. Und er fährt ab jetzt immer noch bei rechts Rot ab. Er wird einfach bestraft werden, ja. Der Führerschein wird weggenommen, ja. Und genauso ist es und das ist natürlich noch viel schlimmer hier. Das Gesetz von Muhammad, das ist, was man folgen muss. Man kann nicht sagen, ich folge dem alten Gesetz. Wallahu a'lam, wa sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheeran.